Eines ist aber klar. Die frühen Homininen des späten Miozäns entwickelten den aufrechten Gang zu einer Zeit, als sie noch durch die Bäume kletterten und mehr oder weniger dichte tropische Waldstücke nutzten. Dass der aufrechte Gang im Wald entstand, ist vielleicht nicht verwunderlich, wenn man sich Langzeitstudien zur Fortbewegung heutiger Menschenaffen ansieht. Unter unseren Verwandten gehen erstaunlicherweise nicht die am Erdboden lebenden, jagenden Schimpansen am häufigsten aufrecht. Vielmehr bedienen sich vor allem die Orang-Utans am häufigsten des aufrechten Ganges, um sich bequem auf dünnen Ästen zu bewegen und im Wald Früchte zu finden. Und nicht nur das. Die Tatsache, dass die afrikanischen Menschenaffen sich erst vor rund 7 Millionen Jahren von unserer Abstammungslinie abspalteten, zeigt uns in Verbindung mit den Fossilfunden aus dem Umfeld dieser Aufspaltung, dass die Schimpansen keineswegs zurückgelassen wurden, sondern ebenfalls eine Evolution durchgemacht, sich verändert und überlebt haben. Am Ende dieser Entwicklung stand die Vorliebe für das Leben in tropischen Wäldern. Eine Spezialisierung, mit der sie heute an der Schwelle zum Aussterben stehen, weil ihr enger Verwandter, der Homo sapiens, die bewaldeten Lebensräume zerstört. Das ist eine zutiefst andere Sichtweise als die Vorstellung, Schimpansen seien gute Modelle für die frühen Homininen oder unsere Vorfahren hätten sich nur dadurch von den Schimpansen unterschieden, dass sie durch Graslandschaften gingen. Ardi war weder das einzige, noch auch nur das erste weibliche Fossil aus Äthiopien und der Gegend des Awash-Flusses, das zu großer Berühmtheit gelangte. Im Jahr 1974 erkundete ein anderes Paläoontologenteam unter Leitung von Maurice Tayeb einen trockeneren Teil des gleichen Tales. Zwei Expeditionsteilnehmer, Donald Johansson und sein Student Tom Gray, hatten 2 Stunden lang bei gefährlich großer Hitze im Boden gewühlt. Gerade als sie aufhören und den Schatten aufsuchen wollten, bemerkte Johansson einen Armknochen, der seitlich aus einem ausgetrockneten Flussbett ragte. Danach kamen immer mehr Knochen ans Licht. Es war fast die Hälfte eines vollständigen Skeletts. Und den beiden Männern wurde klar, welch bedeutsamen Fund sie gemacht hatten. Als sie am Abend erschöpft, aber glücklich in ihrem Lager feierten, ließen sie sich von dem Beatles-Titel »Lucy in the Sky with Diamonds« dazu anregen, dem Fund, der bis dahin nur AL2881 hieß, einen persönlicheren Namen zu geben. Der Rest ist, wie man so sagt, Geschichte. Das Skelett Lucy ist heute auch unter dem Namen Australopithecus afarensis bekannt. Es zeigt, dass unsere Vorfahren vor 3,2 Millionen Jahren ganz buchstäblich in Ostafrika herumliefen. Lucy war nicht nur bemerkenswert vollständig, die sorgfältige Untersuchung von Becken-, Knie- und Oberschenkelknochen zeigte außerdem, dass die Homininen in diesem Stadium ihrer Geschichte bereits dazu gebaut waren, fast ausschließlich aufrecht über den Boden einer zunehmend offenen tropischen Landschaft zu gehen. Eigentlich gehört Lucy zu einer eindeutigen klassischen Abfolge vielgestaltiger, aufrechtgehender Homininen aus der Zeit zwischen dem Pliozän vor 5,33 bis 2,58 Millionen Jahren und dem frühen Pleistozän vor 2,58 bis 0,78 Millionen Jahren. Ihr Vorgänger in Äthiopien und auch in Kenia war Australopithecus anamensis, dessen nur in geringem Umfang erhaltene Extremitätenknochen auf einen häufigen aufrechten Gang hindeuten. Nach ihr kamen der zart aussehende Australopithecus Barregasali im Tschad, Australopithecus africanus und Australopithecus robustus in Südafrika und der Nussknackermensch, Paranthropus boisei, mit seinen dicken Kiefern in Ostafrika. Sie alle belegen, dass sich spezialisierte, aufrechtgehende Homininen über den afrikanischen Kontinent verbreiteten.